Herzlich willkommen zu der Podcast, Sendung des Dialekten, Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wiesendorf Avenue. Und herzlich willkommen zu einer Zwischendurch-Ausgabe des Dialekten-Podcasts. Und zwar, ich habe ja gestern über die Gruppe Mostar Sevdah Reunion gesprochen und ich werde höchstwahrscheinlich morgen über die Gruppe Major sprechen. Doch heute will ich euch nicht wirklich die Gruppe vorstellen, aber irgendwie auch doch, denn es handelt sich um meine Lieblingsgruppe und zwar die heißen Bolero. Die kommen aus Sarajevo und die gibt es leider nicht mehr. Die existierten zwischen 1985/86 bis 1989. Dann machten die Pause, um auf gute Zeiten zu warten. Leider, das Einzige, das kam, war der Krieg. Und dann löste sich die Gruppe wirklich auf und jeder ging seines eigenen Weges. Und so fanden sich einer in Amerika, einer in Schweden, in der Schweiz und was weiß ich, wo auch immer. Auf jeden Fall. Soweit ich das im Internet recherchiert habe, hat keiner wirklich das Copyright dafür. Also stelle ich es jetzt einfach mal so ins Internet. Ich würde ja zum Beispiel auch gerne über eine meiner deutschen Lieblingsgruppen sprechen, und zwar die einstürzenden Neubauten. Aber das Management der Herren hat sich nie dazu gerungen, also sich entschieden, mir zurückzuschreiben, denn ich habe ja die Erlaubnis dafür nachgefragt. Ich würde ja die GEMA bezahlen, aber um nur ein oder zwei Gruppen vorzustellen, lohnt sich das irgendwie nicht. Dafür stelle ich euch jetzt Bolero vor, also die heißen Bolero und die haben zwei Alben aufgenommen und ihr solltet wirklich Bosnisch oder Serbo-Kroatisch, Serbisch, was weiß ich, was auch immer lernen, denn es gibt so viele geile Texte hier bei uns, aber ich denke, in jeder Sprache gibt's das. Kurz Mund feucht machen, um weitersprechen zu können, denn ich spreche den ganzen Tag. Gut, ich habe so viel zu tun. Ich bereite gerade meine Ausstellung vor und zwar werde ich die in genau 6 Tagen haben. Und bis dahin muss noch circa 7 Milliarden Sachen fertig sein. Gestern war ich ja auf einer Performance-Ausstellung von einem Bekannten und einer Bekannten bzw. einem Freund und einer Freundin. Und es war sehr spannend. So, das Performance war wirklich gut. Der Mann war in weiß gefärbt und nackt. Die Frau hatte diese, wie heißt das, sie war bedeckt. Also so wie halt eben, was ist das deutsche Wort dafür? also diese bedeckten Frauen, die, wo man das Gesicht gar nicht sieht, nur die Augen. Und er fuhr mit sich herum ein Haus, also aus Karton, also sowas wie ein Haus mit einem kleinen Turm aus Karton. Und da drauf hat er sehr viele Sachen geklebt gehabt, wie die Reproduktionen von Vermeer, Van Eyck, Rembrandt, Rubens und vielen anderen großen Künstlern. Und er schaute sich seine Ausstellung und ihre Ausstellung gemeinsam an. Und zwar so, dass er die Augen zugemacht hat und sie ihn rumgeführt hat. Und vor jedem Bild blieben sie stehen. Am Ende führte sie ihn in die Mitte der Galerie, wo er seine Augen aufmachte, ein Messer rausholte, dieses Kartongehäuse da ein Loch reinschnitt und es sich über den Kopf steckte. Und dann kam die raus und hielt ihn wieder bei der Hand und das war das Ende. Nun, ich weiß nicht, ob man das jetzt interpretieren kann. Ich will es auf jeden Fall nicht machen, ich fand es einfach nur geil. Und auch wenn ich es interpretieren würde wollen, ich glaube nicht, dass eure Interpretation, die in Deutschland lebt, die gleiche wäre wie die von uns, die hier in Bosnien leben. Insbesondere gestern waren ja auch die Wahlen und man hat gewählt und meine Partei hat einen größten Teil abgesandt. Ich finde es super. Also ich schäme mich auch nicht, es zu sagen, die Sozialdemokraten. Und genau, was wollte ich sonst noch sagen? Ich wollte so viele sagen, aber so lange kann ich eigentlich nicht quatschen, denn mein Computer kann das nicht bearbeiten. Wobei der MacBook, den ich bekommen habe, super geil ist. Danke, liebes MacLein, nochmal dafür. Um auf die Gruppe zurückzukommen, also ich schwafel jetzt wieder hin und her. Egal, ihr seid ja gewöhnt, es ist ja ein fauvistischer Podcast, also den tierischen Drang erlehre und einfach mal loslassen. Bolero. Ich wollte euch noch ganz kurz mein Lieblingslied vorstellen, und zwar es geht um ein Akkordeon. Akkordeon, kann man das eigentlich ins Deutsche sagen? Eine Harmonika, also ist nicht Mundharmonika, sondern so eine Ausziehharmonika oder so. Und sie soll spielen, weil er seine Liebste vergessen möchte. Und ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hören könnt, denn ich bewege mich hin und her. Und ich lasse das auf meinem Computer laufen, also diese ganzen Lieder der Gruppe. Und jetzt stelle ich euch einfach mal das vor. Die singen über Jesenin unter anderem. Und das ist mein Lieblingslied. Es heißt Harmonikos Sviri Sviri. Also Ausklappharmonika, Spiel, Spiel. Er will die Frau vergessen, die wirklich schlecht zu ihm war. Und es ist ein Lied von Jesenin. Also die Einführung darauf ist in Russisch. Viel Spaß. Das war Ruben Vagabund und wir hören uns morgen mit der Gruppe Major. Sergej Jesenin, da s tobom gledam ovaj svijet. Pjevaj, samo pjevaj, nek se ruke vi. Njima kuni sudbinu i sreću. Znaš što ću ti reći? Znaš što ću ti reći? Slušaj me. Mišo, nemoj, Mišo, pazi ti, kažem. Nek ide sve u materiju. Nikad, druže, ja umreti neću. Sviri harmoniko dugo, dugo, prsti svirca Valpo Mamri. Napij sa mnom kuško, šugo, napij sa mnom, sa mnom. Izgubljena si i ofuzana, preko mje. Pristajala da vrane plašiš i So, ich kann euch nicht das ganze Lied wirklich spielen, denn ich drehe das ja immer auf volle Lautstärke. Ich habe keine Ahnung, wie das rüberkommt, denn ich höre mir meine Podcast selber nicht an. Also, sorry. Aber habt ihr eigentlich das Klopfen gehört? Das waren die Nachbarn. Anscheinend war das ein bisschen zu stark. Ich hoffe, das war nicht so im Podcast. Ich gehe mich jetzt mal hoch entschuldigen, bevor die Polizei rufen. Und ich verbleibe mit einem Servus. Und wie die liebe Tante Schüsselchen sagen würde, bleibt schlaflos. Und ich weiß nicht, ob das Oktoberfest schon zu Ende ist oder ob es die letzte Nacht war oder was weiß ich, was auch immer. Auf jeden Fall genießt euer Bierchen und bis bald, euer Ruben Vagabund. Prost.